Abschnitt 24 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 24. Kapitel, in welchem Herr Samuel Weller alle seine Kräfte aufbietet, mit Herrn Trotter eine alte Rechnung auszugleichen. In einem kleinen Gemach in der Nähe der Stelle saß am Morgen welcher auf Herrn Pickwicks Abenteuer mit der Dame von mittlerem Alter und gelbem Haarwickeln folgte, Herr Weller Senior mit den Vorbereitungen zu seiner Reise nach London beschäftigt. Seine Stellung war ganz dazu geeignet, sein Porträt aufnehmen zu lassen, weshalb wir es dem Leser vorführen wollen. Es ist wohl möglich, dass Herr Wellers Pinsel in einer früheren Periode seines Lebens kühne und scharfe Umrisse darbot. Aber unter dem Einflusse des guten Lebens und einer außerordentlichen Neigung zur Indolenz hatte er seine Dimensionen vergrößert und seine kühnen, fleischigen Formen waren so weit über die ihnen von Natur angewiesenen Grenzen getreten, dass es sehr schwer hielt, etwas mehr als die äußerste Spitze einer hochroten Nase zu entdecken, wenn man sein Gesicht nicht ganz en face betrachtete. Sein Kinn hatte aus derselben Ursache jene würdevolle und imposante Form angenommen, welche man gewöhnlich durch Versetzung des bedeutungsvollen Doppel zu bezeichnen pflegt, und seine Gesichtsfarbe war aus jenen eigentümlichen Mischungen des Kolorits zusammengesetzt, welche man nur bei Herren seines Gewerbes und bei halbgarem Rossbeef findet. Um seinen Nacken schlang sich ein karmoisinrotes Halstuch, wie man es auf Reisen zu tragen pflegt, und ging in so unmerklichen Stufen in das Kinn über, dass man kaum die Falten des einen von demjenigen des anderen unterscheiden konnte. Über demselben trug er eine lange Weste von rot gestreiftem Zeuge und wieder über diesem einen grünen Rock mit breitem Saum und großen Metallknöpfen, von denen die beiden, welche in der Taille saßen, so weit voneinander abstanden, dass man sie unmöglich zu gleicher Zeit sehen konnte. Sein kurzes, glattes, schwarzes Haar sah kaum unter der breiten Krempe eines niederen, braunen Hutes hervor. Seine Beine staken in kurzen Hosen und farbigen Stulpenstiefeln, und von seiner geräumigen Westentasche hing eine kupferne Uhrkette, welche in ein einziges Petschaft und einen Schlüssel von demselben Material endigte, nachlässig herunter. Wir haben gesagt, Herr Weller sei mit den Vorbereitungen zu seiner Reise nach London beschäftigt gewesen, denn in der Tat, er nahm Mundvorrat ein. Auf dem Tische vor ihm stund eine Flasche Ale, ein kaltes Stück Ochsenfleisch, ein sehr einladender Laib Brot, und jedem dieser Gegenstände schenkte er mit der strengsten Unparteilichkeit abwechslungsweise seine Gunst. Er hatte soeben ein mächtiges Stück von dem letzten abgeschnitten, als ihn das Geräusch nahender Fußtritte veranlasste, den Kopf zu erheben, wodurch er seines Sohnes ansichtig wurde, der eben in das Zimmer trat. »Guten Morgen, Sammy«, sagte der Vater. Der Sohn näherte sich dem Bierkruge, winkte seinem Vater zu und verhalf sich als Erwiderung des Grußes zu einem kräftigen Schlucke. »Du hast einen guten Zug, Sammy«, bemerkte Herr Weller, der Ältere, in den Krug hineinsehend, welchen sein Erstgeborener bis zur Hälfte geleert hatte. »Du hättest eine ungemein hübsche Auster gegeben, Sammy, wenn du auf dieser Lebensstufe geboren worden wärest.« »Ja, ich darf sagen, ich hätte was Ordentliches zu mir genommen«, erwiderte Sam sich mit beträchtlichem Eifer über das kalte Ochsenfleisch hermachend. »Es schmerzt mich tief, Sammy«, sagte der ältere Herr Weller, als Vorbereitungen zum Trinken das Bier schüttelnd, indem er mit dem Krug kleine Kreise beschrieb. Es schmerzt mich sehr, Sammy, aus deinem Munde zu vernehmen, dass du dich von dem maulbeerfarbigen Kerl für Narren halten ließest. Vor 3 Tagen dachte ich noch, Sammy, die Namen Weller und Narr könnten niemals miteinander in Berührung kommen. Doch natürlich den Fall ausgenommen, wo es sich von einer Witfrau handelt, fiel Sammy ein. »Witfrauen, Sammy«, erwiderte Herr Weller, die Farbe etwas verändernd, »Witfrauen sind Ausnahmen von jeder Regel. Ich habe gehört, wie viel man gewöhnliche Weibsbilder auf eine Witfrau rechnet, wenn es sich darum handelt, einen hinters Licht zu führen. Ich glaube 25, doch weiß ich nicht gewiss, ob es nicht mehr sind.« »Nun, das ist doch ziemlich viel«, sagte Sam. »Zudem«, fuhr Herr Weller fort, ohne auf die Unterbrechung Rücksicht zu nehmen, ist das etwas ganz anderes. Du weißt, Sammy, wie jener Advokat sagt, als er den Herrn verteidigte, welcher sein Weib mit dem Schüreisen schlug, wenn er lustig wurde. Und am Ende, Milord, sagte er, ist es nichts weiter als eine liebenswürdige Schwachheit. Und so sage ich in Bezug auf Witfrauen, Sammy, und so wirst auch du sagen, wenn du so alt bist wie ich. Ich weiß, versetzte Sam, ich hätte sollen gescheiter sein. Sollen gescheiter sein, wiederholte Herr Weller mit der Faust auf den Tisch schlagend, sollen gescheiter sein? »Ja, ich kenne einen jungen Burschen, der nicht den 4. Teil von deiner Erziehung genossen hat, der noch keine 6 Monate auf den Marktplätzen kampierte. Der hätte sich nicht so anführen lassen. Nein, Sammy, dem wäre dies nicht passiert, Sammy.« In der Gemütsaufregung, welche durch diese peinigenden Gedanken hervorgerufen wurde, zog Herr Weller die Glocke und befahl einen 2. Krug Ale. »Nun, das Schwatzen nützt jetzt nichts mehr«, sagte Sam, »es ist vorbei und die Sache lässt sich nicht mehr ändern. Das ist mein Trost, wie Sie in der Türkei sagen, wenn Sie dem Unrechten den Kopf abgeschlagen haben. Jetzt ist die Reihe an mir, Vater, und wenn ich diesen Trotter hier unter die Klauen bekomme, so soll er seine Lebetage daran denken.« »Das hoffe ich von dir, Sammy, das hoffe ich von dir«, erwiderte Herr Weller. »Deine Gesundheit, Sammy, und mögest du bald die Schmach abwaschen, mit der du unseren Familiennamen befleckt hast.« Zu Ehren dieses Toastes nahm Herr Weller wenigstens 2/3 von dem Inhalte des neu angekommenen Kruges zu sich und händigte ihn seinem Sohn ein, dass derselbe über den Rest verfüge, welches sofort geschah. »Und nun, Sammy«, sagte Herr Weller, »die große doppelgehäusige silberne Uhr, welche am Ende der kupfernen Kette hing, zu Rate ziehend, nun ist Zeit, dass ich auf die Post gehe, um mich dort abfertigen zu lassen und zuzusehen, wie die Kutsche geladen wird. Denn Postkutschen, Sammy, sind wie Kanonen, welche mit großer Sorgfalt geladen werden müssen, ehe sie losgehen.« Diesen seinem Gewerbe entlehnten Scherz des Vaters begleitete Herr Weller Junior mit dem Lächeln der kindlichen Liebe. Sein verehrter Erzeuger fuhr mit feierlichem Tone fort, »Mein Sohn Samuel, ich verlasse dich jetzt und niemand weiß, wann ich dich wiedersehe. Deine Stiefmutter ist mir dann vielleicht zu viel geworden und 1000 Dinge können sich ereignet haben, bis du wieder etwas von dem berühmten Herrn Weller von Belle Sauvage hörst. Der Familienname hängt nun größtenteils von dir ab, Samuel, und ich hoffe, du wirst ihm keine Schande machen. In allen geringeren Stücken der Erziehung kann ich mich, das weiß ich, so gut auf dich verlassen als auf mich selbst. Ich habe dir also nur noch einen Rat zu geben. Wenn du gegen die 50 kommst und Neigung fühlst, dich mit irgendeiner Person zu verheiraten, gleich viel wie es sei, so schließe dich in dein Kämmerlein ein, wenn du eins hast, und vergifte dich unverzüglich. Hängen ist etwas Gemeines, also daran darfst du nicht denken. Vergifte dich, mein Sohn Samuel, vergifte dich, und du wirst nachher froh darüber sein.« Bei diesen liebevollen Ermahnungen sah Herr Weller seinem Sohne ernst ins Gesicht, beschrieb langsam einen Halbkreis mit seinem Absatz und verschwand aus seinen Augen. In der ernsten Stimmung, welche diese Worte hervorgerufen, verließ Herr Samuel Weller, nachdem ihn sein Vater verlassen hatte, das große weiße Ross und richtete seine Schritte gegen die St. Clemens-Kirche, wo er versuchte, seine Schwermut zu vergessen, indem er in altertümlichen Umgebungen dieses Gebäudes herumschlenderte. Nach einiger Zeit sah er sich auf einem abgelegenen Platze, in einer Art Hof von ehrwürdigem Ansehen, welcher, wie er bemerkte, keinen anderen Ausgang hatte als die Öffnung, durch die er eingetreten war. Er war eben im Begriff, wieder umzukehren, als er durch eine plötzliche Erscheinung gleichsam an die Erde gebannt wurde, wie der Leser sogleich hören wird. In seine Gedanken vertieft hatte Herr Samuel Weller von Zeit zu Zeit an den roten Backsteinhäusern hinaufgesehen, um dabei manchem rotwangigen Dienstmädchen zugenickt, welches einen Vorhang aufzog oder ein Fenster in einem Schlafzimmer öffnete. Da ging das grüne Gartentor am Ende des Hofes auf, und ein Mann, der durch dasselbe eintrat, schloss es wieder sorgfältig hinter sich ab, worauf er mit schnellen Schritten der Stelle zuging, wo Herr Weller stand. Als isoliertes Faktum, ohne alle Nebenumstände betrachtet, lag gerade nichts Außergewöhnliches in dieser Erscheinung, denn in vielen Teilen der Welt kommen Männer aus Gärten, schließen grüne Tore hinter sich ab und gehen rasch ihres Weges weiter, ohne die Augen der Welt in besonderem Grade auf sich zu ziehen. Es ist folglich klar, dass an der Person oder in den Manieren dieses Mannes oder in beidem etwas liegen musste, was Herrn Wellers Aufmerksamkeit besonders anzog. Ob dies der Fall war oder nicht, müssen wir der Beurteilung des Lesers überlassen, wenn wir das Benehmen des fraglichen Individuums geschildert haben werden. Als der Mann das grüne Tor hinter sich abgeschlossen hatte, ging er, wie wir schon zweimal bemerkt haben, mit schnellen Schritten im Hofe vorwärts, aber nicht so bald hatte er Herrn Weller zu Gesicht bekommen, als er seinen Schritt anhielt und stillstand, als ob er im Augenblicke unschlüssig geworden wäre, was er tun sollte. Da das grüne Tor hinter ihm abgeschlossen war und der Hof keinen anderen Ausgang hatte als denjenigen in der Fronte, so stund es nicht lange an, bis er zu dem Schluss gelangte, er müsse an Herrn Samuel Weller vorbei, um hinauszukommen. Er nahm also seinen schnellen Schritt wieder auf und starrte gerade vor sich hin, während er weiterging. Das Außerordentlichste an dem Mann war aber, dass er sein Gesicht in die fürchterlichsten und entsetzlichsten Fratzen verzerrte, die man jemals gesehen hat. Noch nie ward ein Werk der Natur durch Plastik in einem Augenblicke so kunstreich maskiert wie das Gesicht dieses Menschen durch seine Mimik. »Nun«, sagte Herr Weller zu sich selbst, als der Mann näher kam, »ich hätte darauf schwören mögen, er sei's.« Der Mann kam herbei, und sein Gesicht war noch furchtbarer entstellt als je. »Ich könnte einen Eid darauf ablegen, es ist sein schwarzes Haar und sein maulbeerfarbener Anzug«, sagte Herr Weller, »nur habe ich bis jetzt noch nie ein solches Gesicht gesehen.« Während Herr Weller dies sagte, nahmen die Züge des Mannes einen dämonischen, scheußlichen Ausdruck an. Er musste jetzt ganz nahe an Sam vorüber, und der forschende Blick dieses Herrn erkannte trotz dieser furchtbaren Gesichtsverzerrungen doch etwas, was Herrn Hiob Trotters kleinen Äuglein glich, deutlich genug, um vor einer Verwechslung sicher zu sein. »Holla, mein guter Freund«, schrie Sam überlaut. Der Fremde stand still. »Holla«, wiederholte Sam in noch rauerem Tone. Der Mann mit dem fürchterlichen Gesicht sah mit der größten Überraschung den Hof hinauf und den Hof hinunter und an den Fenstern der Häuser empor, überall hin, nur nicht auf Sam Weller, und tat dann einen Schritt weiter, als er durch einen dritten Ruf wieder zum Stehen gebracht wurde. »Holla, mein guter Freund«, schrie Sam zum dritten Mal. Jetzt war kein Vorwand mehr vorhanden, die Stelle zu verkennen, von welcher die Stimme kam. Der Fremde konnte nicht mehr anders und sah endlich Sam Weller gerade ins Gesicht. »Es tut nichts, Hiob Trotter«, sagte Sam, »lassen Sie diese Alfanzereien. Sie sind nicht so außerordentlich schön, dass Sie die paar natürlichen Züge in Ihrem Gesicht wegzuwerfen brauchen. Bringen Sie Ihre Augen nun wieder in Ihre ordinäre Lage, oder ich schlage sie Ihnen aus dem Kopf heraus, hören Sie?« Da Herr Weller völlig geneigt schien, seine Worte in die Tat übergehen zu lassen, so gestattete Herr Trotter seinem Gesicht allmählich seinen ursprünglichen Ausdruck wieder anzunehmen und rief mit freudigem Erstaunen: »Was sehe ich, Herr Walker?« »Ach«, versetzte Sam, »es macht Ihnen Freude, mich zu sehen, nicht wahr?« »Freude«, rief Hiob Trotter, »oh, Herr Walker, hätten Sie nur gewusst, wie ich mich nach diesem Wiedersehen sehnte. Es ist zu viel, Herr Walker, ich kann es nicht tragen, nein, ich kann es nicht.« Und mit diesen Worten brach Herr Trotter in einen Strom von Tränen aus, umschlang Herrn Weller mit den Armen und drückte ihn im Übermaße der Freude fest ans Herz. »Gehen Sie«, rief Sam über dieses Benehmen höchlichst entrüstet und vergeblich bemüht, sich der Umarmung seines enthusiastischen Freundes zu entziehen. »Gehen Sie weg, sag ich Ihnen.« »Was heulen Sie denn so über mich hinein, Sie Handfeuerspritze?« »Weil es mir so viel Freude macht, Sie zu sehen«, versetzte Hiob Trotter, Herrn Weller allmählich loslassend, nachdem die ersten Symptome von dessen Kampfbegierde verschwunden waren. »Oh, Herr Walker, das ist zu viel.« »Zu viel?« wiederholte Sam. »Ich glaube auch, es ist zu viel. Nun, was haben Sie mir denn zu sagen, he?« Herr Trotter gab keine Antwort, denn sein kleines rosafarbenes Taschentuch hatte voll aufzutun. »Was haben Sie mir denn zu sagen, ehe ich Ihnen den Kopf einschlage?« wiederholte Weller in drohendem Tone. »Wie?« rief Herr Trotter mit einem Blicke tugendhaften Erstaunens. »Was haben Sie mir zu sagen? Ich, Herr Walker?« »Nennen Sie mich nicht Walker, mein Name ist Weller, Sie wissen das gut genug. Was haben Sie mir zu sagen?« »Ach Gott, Herr Walker, Weller meine ich, eine Menge Dinge, wenn Sie mit mir wohin wollen, wo wir ungestört miteinander sprechen können. Wenn Sie wüssten, wie sehr mich nach Ihnen verlangt hat, Herr Weller.« »Mag freilich gewaltig gewesen sein«, bemerkte Sam trocken. »Außerordentlich, außerordentlich, lieber Herr«, erwiderte Herr Trotter, ohne eine Muskel zu verziehen. »Aber geben Sie mir die Hand, Herr Weller.« Sam betrachtete seinen Kameraden einige Sekunden lang und erfüllte dann, wie durch plötzliche Eingebung dazu getrieben, sein Verlangen. »Was macht«, fragte Hiob Trotter, als sie miteinander weitergingen, »was macht Ihr lieber guter Herr? Oh, das ist ein würdiger Mann, Herr Weller. Ich hoffe, er hat sich in jener fürchterlichen Nacht doch keine Erkältung zugezogen.« Es lag ein vorübergehender Ausdruck tief versteckter Bosheit in Hiob Trotters Auge, als er dieses sagte, und ein Schauer durchrieselte Herrn Wellers geballte Faust, der ihm ein heftiges Verlangen einflößte, Herrn Trotters Rippen eine nähere Erklärung darüber abzufordern. Aber Sam bezwang sich und erwiderte, sein Herr befinde sich ganz wohl. »Oh, wie mich das freut«, versetzte Herr Trotter. »Ist er hier?« »Ist der Ihrige hier?« fragte Sam dagegen. »Oh, ja, er ist hier, und es schmerzt mich, Herr Weller, Ihnen sagen zu müssen, dass er es ärger treibt als je.« »Wirklich?« sagte Sam. Ja, es ist zum Erbarmen, schrecklich. In einer Kostschule? Fragte Sam. Nein, in keiner Kostschule, erwiderte Herr Trotter mit demselben boshaften Blick, welchen Sam vorhin bemerkt hatte. In keiner Kostschule. In dem Hause mit dem grünen Tore? Fragte Sam weiter, seinen Kameraden genau ins Auge fassend. »Nein, nein, oh, dort nicht«, versetzte Hiob mit einer Eile, die man durchaus nicht an ihm gewohnt war. »Was taten Sie dort?« fragte Sam ihn scharf ansehend. »Gingen Sie vielleicht bloß zufälligerweise durch das Tor?« »Nun, Herr Weller«, erwiderte Hiob, »ich trage keine Bedenken, Ihnen meine kleinen Geheimnisse mitzuteilen, denn Sie wissen, was für eine Neigung wir gleich beim ersten Zusammentreffen füreinander fassten. Sie erinnern sich, wie angenehm jener Morgen war?« »Oh ja«, erwiderte Sam ungeduldig, »ich erinnere mich. Nun?« »Nun«, fuhr Hiob in dem leisen, abgemessenen Tone eines Menschen fort, welcher jemandem ein wichtiges Geheimnis mitteilt, »in jenem Hause mit dem Tore, Herr Weller, ist eine zahlreiche Dienerschaft.« »Das sieht man ihm an«, fiel Sam ein. »Nun, und unter dieser Dienerschaft«, sprach Herr Trotter weiter, »befindet sich eine Köchin, die sich eine Kleinigkeit erspart hat, Herr Weller, und die, wenn sie sich häuslich niederlassen kann, einen kleinen Kramladen anzulegen gesonnen ist.« »So?« »Ja, Herr Weller. Nun, Freundchen, ich traf Sie in einer Kapelle, die ich gewöhnlich besuche. Ein sehr hübsches Kapellchen in dieser Stadt, Herr Weller, wo man aus Nummer 4 der Sammlung geistlicher Lieder singt, die ich gewöhnlich in einem kleinen Buche bei mir trage, welches Sie vielleicht in meiner Hand gesehen haben. Und ich wurde mit ihr bekannt, Herr Weller, und daraus entspann sich ein näheres Verhältnis zwischen uns, und ich darf Ihnen sagen, Herr Weller, dass ich Aussicht habe, in dem Laden der Krämer zu werden.« »Ei, und Sie werden ein sehr liebenswürdiger Krämer werden«, versetzte Sam, einen Seitenblick tief gewurzelten Widerwillens auf Hiob werfend. »Der große Vorteil davon ist der, Herr Weller«, fuhr Hiob fort, während sich seine Augen mit Tränen füllten, »dass ich dann meinen gegenwärtigen schimpflichen Dienst bei dem gottlosen Mann verlassen und mich einem besseren und tugendhafteren Leben weihen kann, einem Leben, das meiner Erziehung mehr entspricht, Herr Weller.« »Sie müssen sehr gut erzogen worden sein«, bemerkte Sam. »Oh, gewiss, Herr Weller, gewiss«, erwiderte Hiob. Und bei der Erinnerung an die Unschuld seiner jugendlichen Tage zog Herr Trotter das rosafarbene Taschentuch hervor und weinte reichliche Tränen. »Sie müssen ein ungemein gutes Kind gewesen sein, als Sie noch in die Schule gingen«, bemerkte Sam. »Das war ich, Sir«, erwiderte Hiob mit einem schweren Seufzer. »Ich war der Abgott derselben.« »Ach, das wundert mich nicht«, meinte Sam. »Was muss das für Ihre glückliche Mutter eine Freude gewesen sein?« Bei diesen Worten drückte Herr Hiob Trotter einen Zipfel des rosafarbenen Taschentuchs in den Winkel eines jeden seiner beiden Augen und fing bitterlich zu weinen an. »Was ist's doch eigentlich mit diesem Menschen«, sagte Sam unwillig. »Die Wasserwerke von Chelsea sind nichts gegen Sie. Was zerfließen Sie schon wieder in Tränen? Macht's etwa das Bewusstsein Ihrer Schurkerei?« »Ich kann meine Gefühle nicht unterdrücken, Herr Weller«, antwortete Hiob nach einer kurzen Pause. »Wer hatte sich auch träumen lassen, dass mein Herr das Gespräch argwöhnte, welches ich mit dem Ihrigen hatte, und dass er mich in einer Postchaise wegbringen lassen würde, nachdem er zuvor die sanfte junge Dame und die Vorsteherin der Schule zu der Aussage berät hatte, sie wüssten nichts von ihm? Ach, es schaudert mich, Herr Weller, wenn ich daran denke, dass er die Arme nur verließ, um einer besseren Spekulation nachzugehen.« Also so verhielt sich die Sache wirklich?« fragte Herr Weller. »Sie dürfen mir aufs Wort glauben«, erwiderte Hiob. »Gut«, sagte Sam, »als Sie jetzt am Gasthofe angekommen waren, ich möchte gern ein wenig mit Ihnen plaudern, Hiob. Wenn Sie sonst nicht versagt sind, würde es mich freuen, Sie so gegen 8 Uhr im großen weißen Rosse zu sehen.« »Ich will nicht ermangeln, mich einzufinden«, sagte Hiob. »Sie werden wohl daran tun«, erwiderte Sam mit einem vielsagenden Blick, »oder ich suche Sie sonst vielleicht hinter dem grünen Tore auf, und dann wäre es möglich, dass ich Sie aussteche.« »Ich werde mich gewiss einstellen«, bemerkte Herr Trotter, drückte Herrn Wellern mit dem größten Eifer die Hand und entfernte sich. »Nimm dich in Acht, Hiob Trotter«, sagte Sam ihm nachsehend. »Nimm dich in Acht, oder du dürftest diesmal den Kürzeren ziehen, denn gewiss, ich lasse mich nicht zum zweiten Mal hinters Licht führen.« Nachdem Herr Weller diesen Monolog gehalten und Hiob so lange mit seinen Blicken verfolgt hatte, bis derselbe verschwunden war, so machte er sich auf den Weg nach seines Herrn Schlafzimmer. »Es ist alles im Zug, Sir«, sagte Sam. »Was ist im Zug, Sam?« fragte Herr Pickwick. »Ich habe Sie ausfindig gemacht, Sir«, antwortete Sam. »Ausfindig gemacht? Wen?« »Den sauberen Spitzbuben und den melancholischen Kerl mit dem schwarzen Haar.« »Unmöglich, Sam«, rief Herr Pickwick heftig aus. »Wo sind Sie, Sam? Wo sind Sie?« »Psst, psst«, erwiderte Herr Weller und setzte Herrn Pickwick, während er ihm beim Ankleiden half, den Operationsplan auseinander, den er entworfen hatte. »Aber wann soll dieses geschehen, Sam?« fragte Herr Pickwick. »Alles zu rechter Zeit, Sir«, erwiderte Sam. »Ob es übrigens zu rechter Zeit geschah oder nicht, werden wir später sehen.« Ende von Abschnitt 24, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 7. April 2025.